Thank you. Jetzt trinken wir ein und dann ist es so. So, ich gebe ab an meinen Freund Ralf Schiffman. Er ist mein Moderator und mein Manager. Ooh. Martier. Mach dabei. Alle dabei. Hier, Ralf dabei. Merki dabei, im Bunker. Herzlich willkommen im Bunker. Dani dabei, im Bunker, herzlich willkommen. dabei sein. Bitte.